main le dos de hood, si tu t'en veux bien. I'm not a man, check some clothes, si tu t'en veux bien. You got what you mean, my young, si tu t'en veux bien. J'suis rigueur de blanc de fat, tout, si tu t'en veux bien, si tu t'en veux bien. Si tu t'en veux bien, t'es que si tu t'en veux bien, si tu t'en veux bien. Mehr weint, wenn sie lebt, ihr Traum mit mir. Ja, bin nicht mehr down mit den Keks, ja, vertrau du mir. Ja, ich bleib bis ich sterb, nein, ich werd nicht gehen. 361, sie beiden meinen Film, ja, sie sollen sich schämen. Ja, ihr könnt es versuchen, ist kein Problem, nein, nein. Nein, nein, UFO 361, ja, ich bleib weiterhin allein. Ja, scheiß auf all die Hater, denn ich bin jetzt am Gewinn. Keine Fehler, ja, ich bleibe wie ich bin. Ja, auf einmal redet jeder schlecht, weil sie schlecht sind. Euer Vorbild ist am Weg, Dicker, wenn ich weg bin. Ja, sie sind jetzt alle down, Dicker, weil wir flexen. Ah. Alle meine Leute aus der Hood, sie sind down mit mir. Und alle meine Chicks im Club, sie sind down mit mir. Egal wo ich bin, meine Jungs, sie sind down mit mir. Ich schwöre, jeder Mann fährt und sie sind down mit mir. Sie sind down mit mir. Ja, ich geh meinen Weg, meine Leute sind down mit mir, Dicker, ist so. Ihr kommt viel zu spät, weil ihr seht, dass es läuft, Dicker, bitte nicht so. Feier mich selbst und jetzt schick mal den Rest, hab ein großes Ego. Scheiß mal auf Fame, ja, ich scheiß auf Fame, ich will nur die Pesos. Ja, ja, bin down mit der Hood. Ja, ja, bin down mit den Chicks. Nie wieder down mit nem Snitch. Komm mit betrunkenen Club, ja, Dicker, ich schnapp deine Bitch. Ja, ja, sie weiß, ich bin lit. Ja, ja, ich seh, wie du guckst. Dicker, ich schreib mit dir hinzu. Er schrot 36, ja, ich schreib mit dir hinzu. Frag mal die Streets, ja.